Kapitel 16 von Gedichte, Neue Sammlung von Robert Eduard Prutz. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Schwüles Wetter. Warum keine Ruhe? Warum keine Rast? Von wannen die heimlichen Schmerzen? Warum nicht aus flammendem Herzen unendlich geliebt und unendlich gehasst? O, nur nicht grau, nur schwarz oder weiß, und die Kraft und der Wille erringen den Preis. Die Welt ist geworden allzu zahm, sie hat verlernt zu zürnen, drum sehen wir auf alternden Stirnen nur lässigen Unmut, nur zögernden Gram. O, brich denn hervor aus des Blutes Born, du Woge des Lebens, du heiliger Zorn. Wir fallen und bröckeln wie mürbes Gestein, die Trümmer sinkt zu den Trümmern, vom Schlimmen geht es zum Schlimmern, und nur bei dem Schlimmsten, da halten sie ein. O, ehe uns der Gram und das Alter zernagt, eh sei auch das Letzte, das Schlimmste gewagt. Eh fahre vom Himmel der zündende Strahl, vor der Brust dicht kreuzet die Klingen, hi Welf und hi Weiblingen, das glättet die Stirnen, das lindert die Qual. Endlich bleibt einer, der Recht behält, und aus dem Chaos schuf Gott die Welt. Ende von Kapitel 16.